Black is beautiful, sag ich euch. Tag auch. Hier ist Ulrich Land auf der 1 Live Deadline. Heute und im Zuge der kommenden 6 Deadlines der schwärzeste aller Kultkrimis. James Ellroy zeichnet verantwortlich. 1948 in Los Angeles geboren, ist er kaum 10 Jahre, als seine Mutter ermordet wird. Ihre Leiche wird in den Büschen einer Grünanlage gefunden, ihr Mörder nie. Von Stund an beginnt Ellroy, Krimis zu verschlingen und kommt dabei zu dem Schluss, das bedeutendste Ereignis in meinem Leben fand ein Jahr vor meiner Geburt statt. Ein Jahr vor Ellroys Geburt nämlich wird eine gewisse Elizabeth Ann Short tot, nackt und bestialisch zugerichtet im Gebüsch eines unbebauten Grundstücks in Los Angeles aufgefunden. Auch dieser Mord wurde nie aufgeklärt. Da beschließt James Ellroy, der größte Krimi-Autor aller Zeiten zu werden. Die schwarze Dahlia von James Ellroy, Teil 1, Feuer und Eis. Lebend bin ich ihr nie begegnet. Sie existiert für mich durch andere. Bezeugt ihr Leben mittelbar in den Folgen, in die ihr Tod jene getrieben hat. Mich in die Vergangenheit zurückarbeitend, einzig um Tatsachen bemüht. Erstand sie vor mir als ein trauriges kleines Mädchen und eine Hure, bestenfalls jemand, aus dem etwas hätte werden können. Ein Etikett, das möglicherweise auch auf mich zutrifft. Ging es nach meinen Wünschen, ich hätte ihr ein Ende in Anonymität zugebilligt. Sie abgeschoben in den Abschlussbericht eines Ermittlers der Mordkommission. Ein paar knappe, karge Worte, Durchschlag an die Staatsanwaltschaft und dann noch ein bisschen mehr Papierkram, der ihre letzte Fahrt zum Schindanger begleitet. Das Einzige, was an diesem Wunsch nicht stimmen kann, ist, dass sie es selbst nicht so gewollt hätte. So brutal, wie die Fakten waren, hätte sie darauf bestanden, dass sie alle bekannt werden. Und weil ich ihr eine Menge schulde und der Einzige bin, der die ganze Geschichte kennt, habe ich es übernommen, diese Erinnerungen zu schreiben. Wir schreiben heute Dienstag, den 29. Oktober 1946. Der Tag, auf den wir alle gewartet haben, ist gekommen. It is time for the fire and ice candle. Heute Abend erleben wir einen Boxkampf über 10 Runden im Schwergewicht. In der weißen Ecke, weißer Hose, ein Polizist aus Los Angeles. In einem Rekord als Profiboxer von 43 Siegen, 4 Niederlagen und 2 Unentschieden. Sein Kampfgewicht beträgt 92 Kilo. Meine Damen und Herren, Kampfgewicht 87 Kilogramm. Ein Polizist aus Los Angeles. In 36 Kämpfen bisher unbesiegt. Der erste Schlag war ein langer linker Haken zum Körper. Ich sah ihn schon im Ansatz, ging in ihn hinein und punktete mit einem kurzen linken Kreuz zum Kopf. Blanchards Haken schürfte über meinen Rücken. Es war einer der härtesten fehlgegangenen Schläge, die ich hier als Fischer eingesteckt hatte. Seine Rechte hing tief und ich brachte einen kurzen Uppercut ins Ziel. Es war ein sehr genauer Treffer und während Blanchard die Deckung hochriss, knallte ich ihm eine 1-2-Kombination in die Rippen. Ich legte sofort den Rückwärtsgang an, bevor er in den Clinch oder selbst zum Körper gehen konnte. Ich musste eine Linke am Hals einstecken. Sie schüttelte mich durch. Ich tänzelte, umkreiste ihn und zog ihn in einen Wirbel von Schlägen. Blanchard marschierte geduckt nach vorn und suchte nach einer Lücke, um einen Wirkungstreffer anzubringen. Ich nahm plötzlich wahr, dass das blendende Licht von der Decke und der aus der Menge aufsteigende Rauch mir die Sicht im Ring nahm. Ich konnte die Seile nicht erkennen. Reflexartig schaute ich über die Schulter. Als mein Kopf zurückschnellte, erlischte mich eine seiner schweren Hände seitlich am Kopf. Ich torkelte in die gepolsterte weiße Ecke. Jetzt war Blanchard über mir. Mein Kopf schrillte und die Ohren summten, als hätten sich japanische Sturzkampfbomber darauf gestürzt. Ich riss die Hände hoch, um mein Gesicht zu schützen. Blanchard schmetterte mir zermalmende Links-Rechts-Haken an die Arme, um meine Deckung herunterzubringen. Mein Kopf wurde wieder klar. Ich sprang vor und umklammerte Mr. Feuer im Clinch, zog ihn mit aller Macht näher an mich heran, wurde jede Sekunde stärker, die ich uns beide schwankend durch den Ring schob. Ich klammerte weiter und er musste uns trennen. Ich legte den Rückwärtsgang ein. Benommenheit und Ohrensausen gingen vorüber. Blanchard kam stößig und weit offen auf mich zugewalzt. Ich täuschte mit der Linken. Und Big Lee rannte genau in eine klassische rechte Gerade. Er landete flach auf dem Hintern. Ich weiß nicht, wer von uns beiden mehr schockiert war. Blanchard saß mit herabhängendem Unterkiefer auf der Matte. Und der Ringrichter zählte ihn an. Ich ging in eine neutrale Ecke. Ich blickte zu den Fans hinunter, die auf den Beinen standen und applaudierten. Jedes Gesicht verriet mir, was auch ich jetzt genau wusste. Dass ich Blanchard ganz schlicht und einfach fertig machen konnte. Und für den Bruchteil einer Sekunde glaubte ich zu hören, dass jede Stimme mir zurief, den Kampf nicht umkippen zu lassen. Bei 7 war Blanchard wieder auf den Beinen. Und diesmal griff ich an. Mr. Feuer war angeschlagen, stand, die Füße weit auseinander da, bereit zu töten oder zu sterben. Liebe Kant, haben letzte Woche Matrosen am Lickpier in Venice Streit mit Max angefangen, die die berühmten Suits trugen. Das sind Anzüge mit taillierten Jacken und Röhrenhosen. Das Gerücht geht rum, dass einer der Blaujacken ein Auge dabei verloren hat. Das hat in den letzten Tagen eine Menge Ärger gegeben, deswegen, Jungs. Wir, die Central Division der LAPD, werden dafür sorgen, dass das ein Ende hat, klar? Wir werden es zu tun haben mit Pachucos aus Alpine und Palo Verde, die außer ihren Schnappmessern auch Nazi-Abzeichen mit sich herumtragen sollen. Und Hunderten von Matrosen und Marineinfanteristen, die in die Innenstadt eingefallen sind. Im Morgenraum des 12. Juni 1943 wurden wir in Bereitschaftswagen, die von der Army ausgeliehen worden waren, zum Schlachtfeld in die Nähe der Brew 102 Brewery in Boyle Heights gekarrt. Jeder bekommt einen von diesen extra großen Schlagstöcken hier. Ein Niggernocker! Genau, ein Niggernocker. Und alle, ich wiederhole, alle Dienstrevolver werden in der Waffenkammer gegen Quittung abgegeben, klar? Wir wollen doch schließlich nicht riskieren, dass unsere schönen 38er zum Nacktaffen schwuchteln und mexikanischen Gangstern mit Händen Schwanzkulturen in die Hände fallen. Als ich Ecke Evergreen und Warbush vom Wagen heruntersprang, mit nichts als einem dreipfündigen Knüppel mit umwickeltem Handgriff ausgerüstet, hatte ich 10-mal mehr Angst, als ich je im Ring ausgestanden hatte. Und das nicht, weil das Chaos von allen Seiten über uns hereinbrach. Ich hatte Angst, weil die netten Jungs in Wirklichkeit die bösen Jungs waren. Soldaten und Kommissköppe stürzten Autos um, die vor einer Bodega geparkt waren. Während Kadetten in kurzärmeligen weißen Hemden und weit ausgestellten weißen Hosen mit Knüppeln die Scheiße aus einer zahlenmäßig hoffnungslos unterlegenen Gruppe von Suters auf dem Bürgersteig ein Haus weiter herausprügelten. Bevor ich wusste, was ich tat, rannte ich im Eiltempo in Richtung First Street. Ich erkannte die Stimme sofort. Das war Lee Blanchard. Er stand beim morgendlichen Zählerpell rechts neben mir. Er focht mit drei Marines. Blaujacken und einen Pachuco in schicker Ludenkleidung. Jetzt mischte ich mit. Stieß mit meinem Schlagstock zu, traf auf glänzende Messingknöpfe und Kampfspannen. Es war wie ein Clinch mit einem Kraken, ohne Ringrichter und drei Minuten. Und fast instinktiv ließ ich meinen Schlagstock fallen, senkte den Kopf und schlug Körperhaken, wobei ich spürte, wie meine Schläge sich in weiche Schabedienbäuche bohrten. Das tat ich auch. Und dann ging Lee Blanchard vor, den Niggernocker hoch über den Kopf schwingend. Die angeschlagenen Marines erstarrten. Der Knüppel ging nieder. Einmal, zweimal, dreimal. Sauber gezielte Schläge auf die Schultern, bis das Trio nur noch ein hilfloses Knäuel aus blauen Uniformen war. Dann wandte er sich zu dem Pachuco. Ich schüttelte den Kopf und reckte mich. Meine Arme und der Rücken taten mir weh. In den Knöcheln meiner Rechten pochte Schmerz. Was hat das alles zu bedeuten? Blanchard legte dem Suter Handschellen an. Bitte ergeben Sie um Entschuldigung für meine schlechten Manieren. Officer Bucky Blackett, darf ich Ihnen Senior Tomas Dos Santos vorstellen? Der Fahndungsbefehl gesucht wegen Totschlags. Begangen bei der Durchführung eines Schwerverbrechens der Kategorie B. Das Schwerverbrechen der Kategorie B bestand darin, dass Tomas, Ecke 6 und Alvarado, sich die Handtasche einer alten Schachtel geschnappt hatte, die prompt einen Herzanfall kriegte und zusammenklappte. Der ist schon so gut wie tot. Totschlag zweiten Grades bedeutet für jeden Max die Gaskammer. Unser Gockelchen, die hat noch ungefähr 6 Wochen bis zum großen Adios aufstehen. Hübscher kleiner Scheißer. Bist du ein toter Mann? Komm, Leikert. Suchen wir uns einen Platz, wo die Geschichte in Ruhe aussitzen kann. Einige Straßenzüge weiter entdeckten wir ein Haus mit einem großen Zeitungsstapel auf der Veranda und brachen ein. Im Küchenschrank war noch ein ordentlicher Schluck Cutty Sark. Und Blanchard löste Dos Santos die Handschellen, schloss sich stattdessen um seine Fußgelenke, damit er die Hände frei hatte, um sich einen zu genehmigen. Bis ich Schinken-Sandwiches und Highballs zurechtgemacht hatte, hatte der Pachuco schon die Hälfte des Stoffs verdrückt und grüllte Cielito Lindo. Eine Stunde später war die Flasche ganz alle und Tomas total hinüber. Das ist mein 9. Schwerverbrecher, 1943. In 6 Wochen wird er Gas schlucken und innerhalb von 3 Jahren will ich entweder im Northeast oder für Central Warrants als Hauptfahnder arbeiten. Du bist doch viel zu jung. Du bist doch nicht mehr Sergeant. Du machst mit einer Frau rum, du hast deine Beziehung zu den hohen Tieren verloren, seit du mit den Schaukämpfen aufgehört hast. Du hast keine Erfahrung als Zivilbürger. Du weißt eine Menge über mich, Blackert. Die Leute reden über dich. Was reden sie? Sie sagen, dass du zum Los Angeles Police Department gegangen bist, weil man dir eine rasche Beförderung versprochen hat. Dass du auf geschlossenen Saufgelagen, die von der Polizeiführung und ihren politischen Freunden veranstaltet wurden, geboxt hast. Dass du den Bankraub in der Boulevard Citizens Bank im Jahre 39 geknackt und dich dann in die Freundin eines der Bankräuber verliebt hast. Und dir damit die sichere Versetzung zur Kriminalabteilung vermittelt hast. Die reden auch über dich. Hm. Was sagen sie denn? Dass dein Alter ein verrückter Nazi ist. Dass du deinen besten Freund, deinen Japs, in die Aliens Quad verpfiffen hast, um zur Polizei zu kommen. Dass du deinen Listenplatz frisiert hast, indem du aufgepäppelte Mittelgewichtler geboxt hast. Ist das alles? Nein. Man sagt dir nach, dass du nicht gerade scharf darauf bist, dir Freunde zu machen. Und man sagt auch, du glaubst, du könntest es mit mir aufnehmen. Stimmt. Dann darf ich dich darüber aufklären, dass meine Beförderung zum Sergeant bevorsteht, ich schon auf der Liste bin, man mich im August zur First Highland Park weiß versetzt und dass es da einen stellvertretenden jüdischen Bezirksanwalt gibt, der sich vor Begeisterung für Boxer die Hosen nass macht. Er hat mir die nächste Stelle bei der Fahndung versprochen, auf die er mich buxiert. Ich bin beeindruckt. Was wird aus dem Max? Wir liefern ihn morgen früh ein. Du lieferst ihn ein. Zur Hälfte gehört er dir. Oh nein, danke, nein, nein. Na schön, Partner. Ich bin nicht dein Partner. Irgendwann vielleicht. Tomas Dos Santos bewegte sich unruhig und murmelte vor sich hin. Blanchard ging zu einem Wandschrank im Flur, fand einen abgetragenen wollenen Mantel und breitete ihn über ihn. Die zusätzliche Wärme schien ihn zu beruhigen. Cherche la femme, wie Bucky? Was? Sieh dich nach der Frau um. Genau. Nicht mal jetzt. Voll bis zum Stehkragen kann der alte Tomas hier von Ines lassen. Ich wette 10-1, dass sie, wenn er für die Gaskammer reif ist, bestimmt bei ihm sein wird. Vielleicht bekommt er eine Begnadigung durch. Lebenslänge ist bis 15 Jahre. Du bist in den 20 Jahren draußen. Nein, er ist ein toter Mann. Cherche la femme, Bucky. Denk immer dran. Alles, was Lee in jener Nacht vom 12. auf den 13. Juni 1943 in dem leeren Haus mit so aufreizender Selbstsicherheit vorgebracht hatte, bewahrheitete sich. Blanchard wurde zum Sergeant befördert, Anfang August Highland Park war es überstellt. Und eine Woche später kam Tomás dos Santos in die Gaskammer. Es vergingen 3 Jahre, in denen ich unentwegt Funkstreife in der Central Division fuhr. Dann schaute ich eines Morgens hoch zu dem Brett, auf dem Versetzungen und Beförderungen angezeigt wurden. Blanchard Leland C., Sergeant von Highland Park West zur Hauptverhandlung mit Wirksamkeit vom 15. September 1946. Seit Jahren nicht mehr gekämpft. Und Howler hat Schaukämpfe auf Privatgesellschaften verboten. Sie reden von dir, Blake. Ich schaute hinüber zu Johnny Vogel, der ein paar Schritte abseits stand und sich mit einem anderen Cop unterhielt. Red doch kein Quark, Tommy. Kennst du Lee Blanchard? Ja, kennt der Papst Jesus? Na, der ist doch jetzt bei der Hauptverhandlung. Erzähl mir doch mal was ich noch nicht weiß. Ja, wie wär's denn damit? Blanchards Partner hat seine 20 Jahre runtergerissen. Also niemand hätte geglaubt, dass er diesen Schlauch durchhält. Aber er hat es geschafft. Der Chef bei einer Fahndung, nun, das ist dieser Bezirksanwalt bei der Kammer für Schwerverbrechen. Der hat Blanchard seine Anstellung verschafft. Und jetzt hält er auch schon nach einem hellen Jungen, den er ihm zum Partner geben kann. Gerüchteweise hört man, dass er ganz wild auf Boxer ist und dich haben will. Vogels alter Herr ist im Detective-Büro. Er steht auf Duzus mit Lowe und setzt alle Hebel in Bewegung, damit sein Bengel den Job bekommt. Offen gesagt, ich finde, dass keiner von euch beiden dafür geeignet ist. Wenn du mich dagegen... Sie sind Dwight Blackheart? Ich weiß nicht, warum ich mich ausgerechnet in diesem Moment daran erinnerte. Vielleicht war es das Klingeln des Telefons. Können wir reinkommen? Sie waren gekommen, als ich mich von der Idee, ein berühmter Profiboxer im Mittelgewicht zu werden, verabschiedet hatte. Und dabei war, Ausschau nach einem sicheren Plätzchen zu halten, wohin ich mich verdrücken konnte. Die Army, die Navy, die Marineinfanterie schienen gut. Doch dann wurde Pearl Harbor bombardiert. Und dann hatte mein alter Herr einen Schlaganfall, verlor seinen Job und seine Pension und musste sich durch einen Strohhalm Babynahrung reinziehen. Ich wurde als Härtefall vom Wehrdienst zurückgestellt und trat dem Los Angeles Police Department bei. Ihr Vater ist Deutscher? Mein Vater ist in Deutschland geboren und das ist schon alles, was an ihm deutsch ist. Was ich nicht sagte, war, dass der Nachbar, der sich für 2 Zehner im Monat um den alten Mann kümmerte, angerufen hatte, um mir mitzuteilen, dass Crazy Dolph Bleichert wieder verrückt spiele, mit seiner Luftdruckpistole auf die Hunde der Nachbarschaft schieße und seinen Scheck von der Fürsorge für Pornomagazine und Modellflugzeuge verpulvere. Ihr Vater ist Mitglied im Deutsch-Amerikanischen Bund und dessen Mitglieder sympathisieren mit den Nazis. Und die Nazis sympathisieren mit den Japsen und die haben vor kurzem Pearl Harbor bombardiert. Richtig. Richtig. Und dann hatten mich die Kerle vom FBI gefragt, ob ich mich als Deutschen oder guten Amerikaner betrachtete. Und ob ich denn gewillt sei, meinen Patriotismus unter Beweis zu stellen, indem ich ihnen ein bisschen zu Hilfe käme. 2 Japaner. Ja, 2 Japaner. Namen? Sam Murakami. Und weiter? Hideo Ashida. Blanchard ging im Bogen um mich herum. Er stand wieder auf festen Beinen und schoss eine Serie von rechten Geraden ab, die nur um Bruchteile zu kurz waren. Ging jedes Mal einen Schritt weiter nach vorne und nahm Maß für einen schweren rechten Kurs. Meine Beinarbeit war immer noch flink und ich schoss blitzschnelle rechte Gerade ab, jedoch zu weit weg vom Körper, um ihn ernsthaft zu tun. Versuchte einen Schlagverschluss zu finden, der Blanchard in Sicherheit hielt, bis er seine Deckung vernachlässigte. Mitten in einem Schlagabtausch ging Blanchard einfach einen Schritt zurück und brachte eine schwere linke kurz oberhalb der Gürtellinie an. Der Schlag saß und ich wich zurück, wollte mit einigen Tänzelschritten ausweichen. Hinter mir spürte ich die Seile und brachte meine Deckung hoch. Doch bevor ich einen Sidestep machen und mich außer Reichweite bringen konnte, erwischte mich eine Links-Rechts-Kombination auf die Nähe. Meine Deckung fiel herunter und ein linker Haken von Blanchard knallte an mein Kinn. Ich rutschte von den Seilen ab und ging mit den Knien auf die Matte. Vom Kiefer aufwärts jagten mir Schockwellen ins Gehirn. Verwischt sah ich den Referee, der Blanchard zurückhielt und ihn in die neutrale Ecke verwies. Ich zog am Knie hoch, griff nach dem untersten Ringseil, verlor die Balance und fiel klatschend auf den Bauch. Blanchard lebte in der neutralen Ecke und flach auf dem Boden liegend hörte das Flimmern von meinen Augen auf. Tief sog ich die Luft ein. Die frische Luft half gegen das spottige Gefühl in meinem Kopf. Der Referee kam zurück und begann zu zählen. Und bei 6 versuchte ich, auf die Beine zu kommen. Meine Knie gaben ein bisschen unter mir nach, doch dann schaffte ich es wieder aufrechtzustellen. Blanchard warf seinen Fans Kusshände zu. Und ich begann tief durchzuatmen, dass mir der Mundschutz fast herausflog. Bei 8 wischte der Ringrichter meine Handschuhe an seinem Hemd ab und gab Blanchard den Kampf frei. Und jetzt hält er auch schon nach einem hellen Jungen, den richterweise hört man, dass er ganz wild auf Boxer ist. Und dich auch. Während der nächsten Wochen fuhr ich Streife an der Nordgrenze unseres Amtsbezirks, bis mich ein Funkruf erreichte. Ich solle mich sofort im Büro von Chief Bad Green im 4. Stock melden. Gentlemen, Bucky Blackett. Hallo. Bucky, von rechts nach links in Uniform, darf ich dich mit Inspektor Malloy, Inspektor Stansland und Chief Green bekannt macht. Der Herr in Zivil ist der stellvertretende Bezirksanwalt, Alice Lowe. Ich nickte. Und Thad Green wies mir einen Sessel zu, in dem ich der Versammlung direkt gegenüber saß. Ich ließ mich hineinsinken. Green reichte mir ein paar lose Blätter. Lesen Sie das, Officer. Das ist Braven Dyers Aufmacher in der kommenden Samstag-Ausgabe der Times. Das oberste Blatt trug das Datum 14.10.46 und eine Titelzeile in Großbuchstaben. Feuer und Eis, erste Klasse in Los Angeles. Erste Klasse in Los Angeles. Und darunter dann der maschinengeschriebene Text. Vor dem Krieg wurden der Stadt der Engel zwei einheimische Boxkämpfer beschert, geboren und aufgewachsen, nur ein paar Kilometer voneinander entfernt. Faustkämpfer, die sich in ihrem Stil so sehr voneinander unterscheiden wie Feuer und Eis. Lee Blanchard war eine krummbeinige Windmühle in Boxhandschuhen. Und wenn er Schläge austeilte, flogen die Fetzen bis zu den Ringplätzen. Bucky Bleicher bestieg den Ring so kühl und gesammelt, dass man gern glauben mochte, er sei gegen Schweißausbrüche immun. Er war im Ring ein besserer Stepptänzer als Bojangles Robinson und seine florettartigen Geraden zeichneten die Gesichter seiner Gegner, bis sie aussahen wie das Steak Tartar in Mike Lymans Grill. Beide Männer waren Poeten. Blanchard, der Poet hoher Kraft. Dagegen Bleicher, ein Poet der Behendigkeit und Raffinesse. Zusammengenommen gewann sie insgesamt 79 Kämpfe und verloren nur 4. Im Ring, wie der Tafel der Elemente, sind Feuer und Eis nur schwer zu schlagen. Mr. Feuer und Mr. Eis haben nie gegeneinander gekämpft. Sie waren in unterschiedlichen Gewichtsklassen, doch Pflichtgefühl hat sie im Geiste zusammengebracht. Und beide Männer schlossen sich den Polizeikräften von Los Angeles an, um außerhalb des Ringes weiterzukämpfen. Diesmal im Krieg gegen das Verbrechen. Blanchard knackte 1939 den aufsehenerregenden Raubüberfall auf die Boulevard Citizens Bank und fasste den Angstkiller Thomas Dos Santos. Bleicher tat sich hervor während der Suit-Unruhen von 43 und beide sind jetzt Officer in der Central Division. Mr. Feuer, 32, als Sergeant in der angesehenen Fahndungsabteilung. Mr. Ice, 29, als Streifenpolizist in einem gefährlichen Revier der Innenstadt von L.A. Erst kürzlich fragte ich Feuer und Eis, warum sie ihre besten Ringjahre verschenkt hätten, um Cops zu werden. Ihre Antworten sind ein lebhafter Beweis dafür, was für noble Männer beide sind. Die Karriere eines Boxers dauert nicht ewig. Doch sehr wohl die Befriedigung darüber, im Dienst für die Gemeinschaft seinen Mann zu stehen. Ich wollte gefährlichere Gegner bekämpfen. Nämlich Kriminelle und Kommunisten. Lee Blanchard und Bucky Bleichert brachten ein großes Opfer, um ihrer Stadt zu dienen. Und zum Wahltag am 5. November wird man der Wählerschaft von Los Angeles dasselbe abverlangen. Für eine 5-Millionen-Dollar-Anleihe zu stimmen, um die Ausrüstung des LAPD auf den neuesten Stand zu bringen und eine 8%ige Gehaltserhöhung für alle Beschäftigten durchzusetzen. Denken Sie dabei stets an das Beispiel von Mr. Feuer und Mr. Eis. Stimmen Sie am Wahltag mit Ja für Liste B. Thad Green legte Stansland die Hand auf die Schulter. Sagen Sie uns selbst, was Sie davon denken, Officer. Seien Sie dabei ganz offen. Es ist raffiniert. Liste B wird sang- und klanglos verlieren, doch es gibt die Möglichkeit, sie in den Nachwahlen im nächsten Frühjahr wieder aufzustellen. Warum Alice, ist das? Bitte. Einer der Gründe, weswegen die Anleihe scheitern wird, ist der, dass die Öffentlichkeit alles andere als zufrieden mit dem Dienst ist, den wir ihr zu bieten haben. Ich setze Dollars gegen Pfannkuchen, dass wir den Vorschlag in den Nachwahlen von 47 durchbringen. Doch wir müssen ein bisschen Begeisterung für das Department schüren, um das zu schaffen. Wir müssen die Moral im Department selbst wieder aufrichten und wir müssen die Wählerschaft mit der Qualität unserer Männer beeindrucken können. Reinrassige, weiße Boxer sind eine große Zugnummer, Bleicher, das wissen Sie ja selbst. Also du und ich, wie? Feuer und Eis. Sehr gut. Erzählen Sie mir nun auch noch den Rest, Alice. Von heute an, in genau 3 Wochen, ein 10-Runden-Kampf im Academy Gym. Braven Dyer ist ein enger persönlicher Freund von mir und er wird in seiner Kolumne ordentlich die Trommel rühren. Eintrittskarten $2 das Stück. Die Hälfte des Kontingents für Polizeiangehörige und ihre Familien, die andere Hälfte für Zivilisten. Die Einnahmen fallen dem Hilfsfonds der Polizei zu. Mit dem Geld werden wir aus dem ganzen Stadtgebiet eine Boxmannschaft zusammenstellen. Alles gute, waschechte, weiße Jungs. Die Mitglieder der Mannschaft sind einen Tag in der Woche vom Dienst befreit, um unterprivilegierte Kinder in der Kunst der Selbstverteidigung zu unterrichten. Das alles begleitet von großer Publicity, die bis zu den 47er Nachwahlen halten wird. Alle Augen ruhten jetzt auf mir. Ich hielt den Atem an. Erwartete das Angebot für die freie Stelle in der Fahndung. Als niemand ein Wort darüber fallen ließ, warf ich Blanchard einen schnellen Seitenblick zu. Sein Oberkörper war von brutaler Kraft, doch seine Bauchmuskulatur war schlaff geworden. Und ich war zudem jünger, größer und wahrscheinlich um einiges schneller. Bevor ich mir noch Gründe zurechtlegen konnte, einen Rückzieher zu machen, sagte ich: Ich bin dabei. Die leitenden Herren quittierten meine Entscheidung mit Beifallsklatschen. Alice Lowe lächelte und entblößte dabei Zähne, die aussahen, als gehörten sie einem jungen Haifisch. Dafür festgesetzt ist der 29. Oktober, also eine Woche vor der Wahl. Und beide haben sie uneingeschränkten Zugang zu den Sport- und Trainingsräumen der Academy. 10 Runden, das ist viel verlangt von Männern, die so lange wie sie nicht aktiv gewesen sind. Aber alles andere wären Kinkerlitzchen. Sind Sie meiner Meinung? Oder kommunistisch. Ja, Sir. Ich setze darauf, dass ich große Dinge von Ihnen erwarten darf. Und falls ich mit meiner Wette nicht schief liege, erwarte ich, dass wir bald Kollegen sein werden. Ich dachte, was für ein raffinierter Hund du doch bist. Doch ich erwiderte nur... Ja, Sir. Ich nahm den Fahrstuhl hinunter zum Erdgeschoss und dachte dabei fortwährend an die schmackhaftesten Methoden, wieder so viel Gewicht zuzulegen, wie ich verloren hatte. Ich war gerade dabei abzuwägen, ob ich in die Pantry oder Little Joe's gehen sollte, als ich auf dem Parkplatz meinen künftigen Gegner in Fleisch und Blut sah. Er plauderte mit einer Frau, die Rauchringe in den postkartenblauen Himmel blies. Als ich näher kam, konnte ich sie im Profil sehen. Den zurückgeworfenen Kopf, einen durchgebogenen Rücken, eine Hand stützend auf die Wagentür gelegt. Kastanienbraunes Haar in einer Pagenfrisur streifte ihre Schultern und einen langen, schlanken Hals. Der Sitz ihrer Eisenhowerjacke und der Wollrock verrieten mir, dass sie überall sehr schlank war. Blanchard entdeckte mich und stieß sie leicht an. Nach einem kräftigen Lungenzug Rauch ausblasend, drehte sie sich zu mir um. Aus der Nähe sah ich jetzt ein kraftvolles, nicht eigentlich hübsches Gesicht, dessen einzelne Partien alle nicht zusammenpassten. Eine hohe Stirn, zu der die Frisur einen Kontrast bildete. Eine gebogene Nase, volle Lippen und große, schwarzbraune Augen. Kay, das ist Bucky Blacker. Kay Lake. Hallo. Ich habe Sie einige Male boxen sehen. Sie haben gewonnen. Ich habe immer gewonnen. Sind Sie ein Boxfan? Lee hat mich mitgeschleift. Vor dem Krieg hatte ich Kunst studiert, also brachte ich immer meinen Skizzenblock mit. Und ich zeichnete die Boxer. Blanchard legte einen Arm um ihre Schultern. Sie hat mich dazu gebracht, mit den Showkämpfen aufzuhören. Sie hätte keine Lust, mich mit einer Matschbirne herumtaumeln zu sehen, sagt sie. Ich will versuchen, dich nicht zu verletzen. Ich habe Wochen gebraucht, bis sie endlich zugestimmt hat. Ich habe ihr ein neues Auto versprochen, wenn sie nicht allzu sehr schmollt. Mach keine Versprechungen, die du wieder nicht einhalten kannst. Lowe hat Geld auf mich gesetzt. Falls ich gewinne, komme ich auch zur Fahndung? Irgend sowas. Der Bezirksanwalt selbst hält nicht viel von der Idee. Meint, wir beide würden als Partner nicht zusammenpassen. Aber er zieht trotzdem mit. Horrell und Thad Green haben ihn überzeugt. Persönlich möchte ich fast hoffen, dass du gewinnst. Falls du es nämlich nicht schaffst, bekomme ich diesen Johnny Vogel. Er ist fett, er furzt, sein Atem stinkt. Und sein Papi ist die größte Nervensäge in der Kriminalhauptabteilung, der ständig Bettelgänge für seinen jeden Bengel macht. Übrigens, was springt für dich dabei raus? Wetten laufen schließlich in zwei Richtungen. Mein Mädchen findet Geschmack an hübschen Dingen und ich kann es mir nicht leisten, sie zu enttäuschen. Stimmt, Schatz? Mach nur so weiter, von mir in der dritten Person zu reden. Das bringt mich zur Weißglut. Wie denken Sie über die ganze Sache, Miss Lake? Aus ästhetischen Gründen hoffe ich, dass ihr beide auch ohne Hemd gut aussehen werdet. Oh. Aus moralischen Gründen hoffe ich, dass das Los Angeles Police Department dafür ausgelacht wird, eine derartige Farce zu inszenieren. Aus finanziellen Gründen hoffe ich, dass Lee gewinnt. Blanchard lachte auf und schlug auf die Motorhaube des Schlittens. Ich vergaß alle Eitelkeit und lächelte mit offenem Mund. Kay Lake starrte mir direkt in die Augen. Und jetzt, zum ersten Mal, befremdlich aber gewiss, spürte ich, dass Mr. Feuer und ich Freunde werden würden. Viel Glück, auch ohne Sieg. Dasselbe gilt für dich. Kay schloss uns beide in einen Blick ein, der wohl besagen sollte, dass wir närrische Kinder seien. Zum Abschied tippte ich an meine Hutkrempe und machte mich auf den Weg. Hey, seid! Ich fragte mich, woher sie meinen richtigen Namen wusste. Sie könnten recht hübsch aussehen, wenn Sie sich die Zähne richten ließen. Während der nächsten 4 Runden tänzelte, fintierte ich, schlug meine größere Reichweite nutzend gerade aus der Distanz. Ließ Blanchard nie an mich herankommen oder mich von ihm in den Seilen festhalten. Ich konzentrierte mich auf ein Ziel, die vernarbten Augenbrauen, ließ meine linke wieder und immer wieder vorschnellen. Sobald ein sauberer Treffer durchkam und Blanchard im Reflex die Arme hoch riss, ging ich an den Körper und schlug rechter Haken zum Kinn. Die Hälfte der Punkte, die ich machte, konnte Blanchard mit Körpertreffern kontern. Und jeder Hieb, den er durchbrachte, nahm mir etwas Schnelligkeit aus den Beinen und immer mehr Luft. Am Ende der 6. Runde waren Blanchards Augenbrauen aufgerissen und klafften blutig, während meine Seiten von der Gürtellinie bis zum Brustkorb voller Striemen waren. Uns ging beiden die Luft aus. Scheißkopf. Kleiner Scheißkopf. Wo ist Greta? Wo ist Mutti? Dann besuchte ich 9 Tage vor dem Kampf den alten Mann und fasste den Entschluss, den Griff nach dem Geld zu wagen. Der Auslöser dafür war mein Pflichtbesuch, den ich einmal im Monat machte. Und als ich jetzt nach Lincoln Heights hinausfuhr, hatte ich Schuldgefühle, weil ich mich nicht früher gezeigt hatte. obwohl man mir die Nachricht gesteckt hatte, dass er wieder verrückt spielte. Ich brachte Geschenke mit, um diese Schuldgefühle zu beschwichtigen. Leckereien in Dosen, die ich von den Ladenbesitzern auf meiner Tour abgestaubt hatte. Und beschlagnahmte Pornohefte. Als ich vor dem Haus vorfuhr, musste ich erkennen, dass das nicht ausreichen würde. Der alte Mann saß auf der Veranda und trank aus einer Flasche Hustensirup. In der anderen Hand hielt er seine KK-Pistole, mit der er abwesend Schüsse auf eine Formation von Flugzeugmodellen aus Walserholz abgab, die er auf dem Rasen aufgebaut hatte. Ich parkte ein und ging auf ihn zu. Seine Kleidung war voller Kotzflecken. Und die Knochen darunter standen heraus, als wären sie alle im falschen Winkel in ihre Gelenke angepasst. Sein Atem stank. Seine Augen waren gelb und schlierig. Und die Haut, die ich unter seinem verfilzten weißen Bart erkennen konnte, war von geplatzten Blutgefäßen rot geädert. Ich reichte ihm eine Hand hinunter, um ihm auf die Füße zu helfen. Er krallte sich in meine Hand und sabberte auf Deutsch: Scheißkopf! Kleine Scheißkopf! Ich zog den alten Mann in eine aufrechte Stellung. Er ließ die Pistole und die Flasche Expectola fallen. Sprich Englisch, Papa. Der alte Mann hielt seine linke in die rechte Armbeuge und schüttelte zackig die Faust nach mir, als übe er Bälle schlagen beim Baseball. Judenscheißer. Ich ließ ihn auf der Veranda stehen und machte einen Rundgang durch das Haus. Das Wohnzimmer war übersät von Bauteilen für Modellflugzeuge und offenen Büchsen mit Bohnen, um die Fliegen summten. Das Schlafzimmer war gepflastert mit Käsekuchenpapptellern, die Mehrzahl mit der Oberseite nach unten. Das Badezimmer stank nach alter Pisse und in der Küche kauerten, die Mäuler in halbleere Thunfischdosen gesteckt, drei Katzen. Sie fauchten mich an, als ich mich näherte. Ich warf einen Stuhl nach ihnen und ging wieder hinaus zu meinem Vater. Er stand an das Geländer der Veranda gelehnt und befummelte seinen Bart. Aus Angst, er könne umkippen, hielt ich ihn am Arm fest. Aus Angst, ich könne gleich hemmungslos zu heulen anfangen, fing ich an zu sprechen. Sag etwas, Papa. Mach mich wild. Erzähl mir, wie du es geschafft hast, das Haus innerhalb eines Monats so einzusauen. Mein Vater versuchte, sich loszureißen. Ich packte fest dazu, ich lockerte dann jedoch meinen Griff aus Angst. Sein Arm könne wie ein morscher Zweig brechen. Und da wusste ich, dass er einen zweiten Schlaganfall gehabt und sein Englisch wieder völlig vergessen hatte. Ich suchte in meinem Gedächtnis nach deutschen Wörtern und fand keins. Als Junge hatte ich diesen Menschen so sehr gehasst, dass ich mir systematisch die Sprache ausgetrieben hatte, die er mich gelehrt hatte. Wo ist Greta? Wo? Mutti? Ich legte meine Arme um den alten Mann. Mama ist tot. Du warst zu geizig, ihr eine Flasche schwarzen Schnaps zu kaufen. Also beschaffte sie sich von den Niggern in den Flats irgendwas Trinkbares. Das war Alkohol zum Einreiben, Papa. Sie wurde davon blind. Du hast sie ins Krankenhaus gesteckt und sie ist vom Dach gesprungen. Ich hielt ihn fester. Das war vor 14 Jahren, Papa. Lange Zeit hier. Der alte Mann versuchte, mich wegzustoßen. Ich drückte ihn gegen einen Pfosten und nagelte ihn fest. Was? Seine Lippen zuckten. Er wollte einen Fluch hervorstoßen, doch dann wurde sein Gesicht ausdruckslos. Und ich wusste, dass er die Worte nicht finden konnte. Ich schloss die Augen und fand statt seiner Worte für ihn. Weißt du, was du mich gekostet hast, du Dreckskerl? Ich hätte mit sauberen Händen zur Polizei gehen können. Doch sie fanden heraus, dass mein Vater ein verdammter Subversiver ist. Sie zwangen mich, Sammy und Ashida zu denunzieren. Und Sammy starb in Manzanar. Ich weiß, dass du dem Bund bloß beigetreten bist, um große Reden zu schwingen und die Sau rauszulassen, aber du hättest es besser wissen müssen. Ich konnte das damals noch nicht. Ich machte die Augen wieder auf und stellte fest, dass sie trocken geblieben waren. Die Augen meines Alten waren völlig leer. Ich ließ seine Schultern los. Nein, nein, du wusstest es wohl nicht besser. Und für die Denunziation bin ich ganz allein verantwortlich. Aber du bist ein geiziges, schmieriges Stück Dreck gewesen. Du hast Mama umgebracht. Und das ist ganz allein dein Werk. Dann kam mir der Einfall, wie ich mit all diesem Elend Schluss machen konnte. Pete Jukins hier. Ja. Bist du's, Buggy? Ja, ich bin's selbst. Was liegt an, Buggy? Hör zu. Ich habe mein Sparkonto aufgelöst. Ja? Und meine Schatzbriefe flüssig gemacht. Außerdem habe ich noch einen Bankkredit über 2000 Dollar aufgenommen, für den ich meinen nagelneuen 46er Chevy mit Faltdach als Sicherheit geboten habe. Was hast du an Wetten auf den Kampf anzubieten? Wen willst du als Buchmacher? Jack Dragner oder Mickey Cohen? Dragner. Nach 2 Stunden gab mir Pete Lukens die Ergebnisse seiner Nachforschungen durch. Der Dragner-Buchmacher, bei dem ich war, hat sein Geld auf einen K.O.-Sieg Blanchards in den letzten Runden gesetzt. Falls du zwischen den Runden 8 und 10 auf die Bretter gehst, wirst du mit netto $8,640 Gewinn die Platte putzen. Genug, meinen Alten über 2 oder 3 Jahre in einem guten Pflegeheim untergebracht zu wissen. Die Festlegung auf einer der letzten Runden war gerade noch riskant genug, dass ich mich nicht allzu feige fühlen musste. In den 7 Tagen vor dem Kampf, die mir noch blieben, fütterte ich mir 174 Pfund an, steigerte die Länge meiner täglichen Rennstrecke und dehnte meine Arbeit am Sandsack auf 6-Minuten-Runden aus. Dann ließ ich mich austrudeln, beschränkte mich auf leichte Gymnastik, studierte meinen Gegner. Aus dem hinteren Teil der Sporthalle beobachtete ich Blanchard im Hauptring beim Sparring. Ich versuchte Mängel in seiner Angriffstechnik zu finden und maß seine Reaktionszeit, wenn seine Sparringspartner zurückschlug. Immerhin sieht er ohne Hemd gut aus. Ich wandte mich zu der Stimme um. Wo ist denn Ihr Skizzenblatt? Kay Lake starrte mich an. War nicht sehr gut, also habe ich das Fach gewechselt. Und das wäre? 1 Semester Medizin, dann Psychologie, dann englische Literatur, danach Geschichte. Ich mag Frauen, die wissen, was sie wollen. Ich auch. So kenne ich keine. Ich schaute hinüber und sah, dass Blanchards Sparringspartner auf die Matte ging. Johnny Vogel kletterte in den Ring und nahm ihm den Mundschutz heraus. Der Watschenmann spuckte eine Menge Blut. Als ich mich zu Kay umdrehte, war sie blass und verkroch sich tiefer in ihre Eisenhauerjacke. Morgen Abend wird es noch schlimmer. Sie sollten zu Hause bleiben. Nein, für die ist das ein großer Moment. Hat er Ihnen gesagt, dass Sie kommen sollen? Nein, das würde er nie tun. Ganz der empfindsame Lee. Ganz wie Sie. Kay wühlte in ihren Taschen nach Zigaretten und Streichhölzern. Aber ohne dieses bestimmte Etwas. Ich spürte, wie ich rot an. Sie sind also immer füreinander da. Durch dick und dünn und so weiter. Wir geben uns Mühe. Warum sind Sie da nicht verheiratet? Wilde Ehen verstoßen gegen die Bestimmung. Und falls denen da oben einfällt, sehr pingelig zu sein, könnten Sie Lee dafür in den Kragen. Können wir nicht. Warum nicht? Sie leben seit Jahren zusammen. Er hat ihretwegen die Schaukämpfe aufgegeben. Er duldet, dass Sie mit anderen Männern flirten. Klingt für mich nach einer sauberen Abmachung. Mit einem Seitenblick sah ich, dass Blanchard auf einen neuen Mann einschlug. Ich konterte die Schläge, hieb Löcher in die dicke Luft der Sporthalle. Ein paar Sekunden später ging mir auf, was ich da tat, und ich ließ es sein. Kay schnippte ihre Zigarette in Richtung Boxring. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück, Dwight. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Lee und ich schlafen nicht miteinander. Dann ging sie davon. Ich konnte ihr nur hinterher starren. Der Angestellte im Archiv des Herald, von meiner Polizeimarke tief beeindruckt, führte mich an ein Lesepult. Ich erklärte ihm, dass ich mich für den Raub bei der Boulevard Citizens Bank interessierte und für die Prozessberichte und dass das Datum des Überfalls meiner Meinung nach irgendwann im Frühjahr 39 sein müsste. Das Gerichtsverfahren also irgendwann im Herbst desselben Jahres. Er ließ mich stehen und kehrte 10 Minuten später mit 2 großen ledergebundenen Mappen zurück. Auf dicken Karton waren Zeitungsseiten geklebt, chronologisch geordnet. Und ich blätterte, bis ich schließlich in Bevomins Klatschspalte vom 28. Februar fand, was ich suchte. Hinweis eines Ex-Boxer-Cops löst Rätsel um blutigen Banküberfall. Im Bericht wimmelte es von Lobeshymnen auf Mr. Feuer, doch die Fakten waren eher dürftig. Officer Leland C. Blanchard, 25, Polizist bei der Central Division von Los Angeles und vormals Publikumsmagnet im Hollywood Legion Stadium, hatte seine Bekannten vom Boxring und Informanten ausgehorcht und verschiedene Hinweise bekommen, dass Robert Bobby DeWitt der Kopf hinter der Boulevard Citizens Sache gewesen sei. Blanchard hatte den Hinweis an die Hollywood Division weitergegeben und deren Detectives veranstalteten eine Razzia im Venice Beach Haus von DeWitt. Sie fanden gepresstes Marihuana, Wachuniformen und Geldsäcke von der Boulevard Citizen Savings and Loan. DeWitt kam vor Gericht, wurde in allen Punkten für schuldig befunden und erhielt eine Strafe zwischen 10 Jahren bis lebenslänglich in San Quentin. Kay tauchte endlich am 21. Juni auf unter der Überschrift: Gangsterbraut verliebt sich in einen Cop. Ende gut, alles gut. Gibt sie ihr Ja-Wort? Zum Zeitpunkt des Banküberfalls bot DeWitt einem bemerkenswerten jungen Mädchen Unterschlupf. Catherine Lake, 19, kam 1936 aus Sioux Falls, South Dakota, hierher nach Westen. Nicht, weil sie Starroom in Hollywood anstrebte, sondern weil sie sich eine College-Bildung erwerben wollte. Was sie bekam, war eine Prüfung an der Schule für Schwerkriminalität. Am Anfang war er nett zu mir. Kay glaubte, Bobby DeWitt wäre Musiker, doch in Wirklichkeit war er Drogenhändler und Zuhälter. Dann brachte er mich dazu, Laudanum zu trinken und ließ mich den ganzen Tag zu Hause bleiben, um das Telefon zu bewachen. Danach wurde dann alles noch viel schlimmer. Als sie von der Anklage die Aufforderung erhielt, als Zeugin im Prozess gegen DeWitt auszusagen, tat sie es, obwohl sie vor ihrem ehemaligen Wohltäter noch immer Angst hatte. Es war meine Pflicht. Und während des Prozesses begegnete ich dann natürlich Lee. Und Lee Blanchett und Kay Lake verliebten sich. Sobald ich sie gesehen hatte, wurde mir bewusst, dass sie das richtige Mädchen für mich war. Ihre Schönheit hatte so etwas traurig Verlorenes, dem ich nicht widerstehen kann. Sie hatte ein raues Leben, doch ich werde das wieder zurechtrücken. Auch Lee Blanchett sind Tragödien nicht fremd. Als er 14 Jahre alt war, verschwand seine 9-jährige Schwester spurlos. Ich glaube, deswegen habe ich mit dem Boxen aufgehört und bin Polizist geworden. Kriminelle dingfest machen gibt mir ein Gefühl von Ordnung. Aus viel Tragik ist so eine Liebesgeschichte hervorgegangen. Doch wie wird sie enden? Abgesehen von der Sache mit seiner kleinen Schwester konnte mich nichts überraschen. Doch all dies vermittelte den Eindruck einer gründlich falschen Wendung. Blanchard, der seinen jungen Ruhm sausen ließ, indem er sich weigerte, an Schaukämpfen teilzunehmen. Ein kleines Mädchen, das offenbar umgebracht und dann wie Abfall irgendwo abgeladen worden war. Kay Lake, die auf beiden Seiten des Gesetzes ihre Liebhaber hatte. Der Kampf wurde zu einem Gewürge von Sekunde zu Sekunde. Während ich auf den 8. Durchgang wartete, entdeckte ich, dass die Prellungen von kleinen, blutenden Stellen gepunktet waren. Ich spuckte meinen Mundschutz aus und japste nach Luft. Ich schaute auf die Fans. Wusste mit einem Mal, dass alle Wetten für mich standen. Dass ich aus Blanchard Hackfleisch machen und aus der Fahndungsabteilung jeden Vorteil und jeden Dollar herauspressen würde, auf den ich die Finger legen konnte. Und dass ich mit diesem Geld den alten Mann in ein Heim verfrachten und den ganzen Kuchen einheimsen würde. Jetzt hieß es nur noch ganz einfach: Vorsicht. Meine Spezialität. Auf wackeligen Beinen ging ich in die Ringmitte. Blanchard kam geduckt auf mich zu. Auch seine Beine zitterten und ich sah, dass die Risse geschlossen waren. Ich kam mit einer Rückenfrage. Blanchard fing sie nicht ab, ließ sie durch, marschierte noch immer vorwärts, wischte meinen Handschuh beiseite, während meine müden Beine es nicht mehr schafften, den Rückwärtsgang umzuschalten. Ich spürte, wie meine Verschnürungen seine Augenbrauen wieder aufrissen. Ich sah gerade noch, dass Blanchards Gesicht blutüberströmt war, als mein Bauch nachgab. Meine Knie knickten ein. Ich würgte meinen Mundschutz heraus, stürzte zurück in die Seile. Eine gewaltige Rechte kam im Bogen auf mich zu. Es sah aus, als sei sie meilenweit entfernt abgefeuert worden, und ich wusste, dass ich noch Zeit für einen Konter hatte. Ich legte all meinen Hass in meine Rechte und schoss sie direkt auf das blutige Ziel vor mir ab. Ich spürte noch das unverkennbare, knirschende Malen eines Nasenbeinbruchs. Dann wurde alles schwarz und flammend gelb. Ich schaute hoch in gleisende Lichter und spürte, dass man mich vom Boden aufhob. Björn Fisk und Jimmy Lennon tauchten neben mir auf und hielten mich an den Armen. Ich spuckte Blut aus und die Worte: Irgendwann. Aber nicht heute Abend, Jungchen. Du hast verloren. K.O. in der 8. Runde. Als ich begriffen hatte, lachte ich auf und riss meine Arme los. Das Letzte, woran ich noch dachte, bevor ich das Bewusstsein verlor, war, dass ich den alten Mann jetzt versorgt hatte und dabei sauber geblieben war. Ich bekam 10 Tage Dienst frei, auf Drängen des Arztes, der mich nach dem Kampf untersuchte. Meine Rippen waren angebrochen, mein Kiefer auf das Doppelte seiner normalen Größe angeschwollen. Und der Schlag, der mir den Rest gegeben hatte, hatte 6 Zähne gelockert. Der Quacksalber erzählte mir später, dass Blanchards Nase gebrochen sei und dass seine Risse mit 26 Stichen hätten genäht werden müssen. Gemessen an dem Schaden, der angerichtet worden war, konnte man den Kampf einen glänzenden Erfolg nennen. Ich gewöhnte mir an, ganze Nachmittage auf der Hintertreppe zu verbringen, wo ich den Kater meiner Vermieterin dabei beobachtete, wie er Vögel nachstellte. Wird dir das nicht langsam langweilig? Lee Blanchard stand am Fuß der Treppe. Die Nähte an seinen Augenbrauen waren noch frisch und seine Nase war platt und purpurn verfärbt. Viel fehlt nicht. Willst du mit mir bei der Fano arbeiten? Aber ich habe verloren. Alice Lowe hat doch gesagt... Scheiß drauf, was Alice Lowe gesagt hat. Liest du denn keine Zeitung? Die Anleihe ist gestern durchgekommen. Wahrscheinlich, weil wir den Wählern eine so gute Show geboten haben. Howell hat Lowe klipp und klar gesagt, dass Johnny Vogel draußen ist. Dass du sein Mann bist. Willst du den Job oder willst du ihn nicht? Ich ging die paar Stufen hinunter und streckte ihm meine Hand hin. Blanchard schüttelte sie und blinzelte. So begann unsere Partnerschaft. Irgendwelche Fragen, Partner? Ich musste dem Drang widerstehen, ihn zu fragen, warum vögelst du nicht mit Kay Lake? Warum hast du mit Boxen aufgehört und dich bei der Polizei beworben? Ich habe mit dem Boxen aufgehört und bin zu den Cops gegangen, weil Benny Siegel mich unter Druck gesetzt hat. Er hat sich in meinen Vertrag eingekauft, schüchterte meinen Manager ein, der sich dünne machte, und versprach mir einen Gang mit Joe Louis, falls ich bereit wäre, vorher bei 2 Schiebungen mitzumachen. Ich sagte nein und ging zum Department, weil die Jungs von den jüdischen Syndikaten sich eisern an die Regel halten, keine Cops umzubringen. In diesem Herbst lernte ich, was Polizeiarbeit eigentlich war, und Lee wurde mein Lehrer. Von Mitte November bis Neujahr machten wir insgesamt 11 Schwerverbrecher, 18 Verkehrssünder und 3 Strafentlassene, die gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hatten. Wir arbeiteten auf direkte Weisung von Lowe, hielten uns sonst an die Wochenberichte über Schwerverbrechen. Und bei den Anschlägen am schwarzen Brett im Einsatzraum verließ ich mich ganz auf Lees Instinkt. So wurden wir zum Verhörteam mit der Rollenverteilung netter Kerl, übler Kerl. Mr. Feuer Blanchard trug den schwarzen Hut, Mr. Ice Bleichert den weißen. Die Partnerschaft war nicht vollkommen. Wenn wir 24 Stunden ohne Pause herunterreisen mussten, schnappte sich Lee einen Süchtigen, filzte ihn nach Benzidrin-Tabletten und schluckte eine Handvoll davon, um wach zu bleiben. Dann wurde für ihn jeder durchsuchte Schwarze zu Sambo, jeder weiße Mann zum Scheißkerl und jeder Mexikaner zum Pancho. Dann brach seine ganze Gruppe durch, ließ ihn sein unleugbares Fingerspitzengefühl vergessen. Und zweimal musste ich ihn mit aller Macht zurückhalten, als er sich von seiner Rolle als Buhmann im schwarzen Hut zu sehr fortreißen ließ. Silvester fuhren wir hinunter nach Balboa Island, um uns Dan Canton anzuhören. Auf Gegner, dann Partner, dann Freunde. Mit der Freundschaft kam Kay. Die sich nie zwischen uns stellte. Sondern unser Leben außerhalb des Polizeidienstes stets mit Stil und unbeschwert erfüllte. Wir tanzten ins Jahr 1947 hinein, berauscht vom Champagner. Und Kay warf Münzen, um zu entscheiden, wer den letzten Tanz und wer den ersten Kuss zum Jahreswechsel um Mitternacht bekam. Lee bekam den Tanz. Und ich schaute zu, wie die beiden zu den Klängen von Perfidia über die Tanzfläche wirbelten. Und spürte eine unerklärliche Wehmut wegen der Art, in der sie mein Leben verändert hatten. Als es Mitternacht wurde, wusste ich nicht mehr ein noch aus. Kay löste das Problem, indem sie mich weich auf die Lippen küsste. Ich liebe dich, Freund. Im Hubkonzert einer langen Schlange von Nachtschwärmern fuhren wir über den Pacific Coast Highway heimwärts. Als wir beim Haus ankamen, ließ ich meinen Wagen nicht starten. Also bereitete ich mir ein Bett auf der Couch und war von allzu viel Alkohol schnell weggetreten. Irgendwann, kurz vor Morgengrauen, weckten mich merkwürdige Laute, die ich gedämpft durch die Wand hörte. Ich spitzte die Ohren und vernahm Schluchzen, abgelöst von Kays Stimme, sanfter und tiefer, als ich sie je gehört hatte. Das Schluchzen wurde heftiger, ging über in Jammerlaute. Ich presste mir das Kissen an den Kopf und zwang mich wieder einzuschlafen. Lieutenant Millard, Sergeant Sears, Sergeant Blanchard, Officer Bleichert. Sofort in Mr. Lowe's Büro. Ich ging den Korridor hinunter zu Alice Lowe's innerem Heiligtum. Lee, Russ Millard und Harry Sears waren bereits dort. Lee und Harry Sears standen in der Nähe der Tür. Als ich vorbeikam, hörte ich, wie Sears Lee zuflüsterte. Dort hat mir erzählt, dass Bobby DeWitt auf Bewährung freikommt. Er wird Mitte Januar entlassen. Sears nickte mir zu und ging in die andere Ecke des Raumes. Danke, Harry. Lee blinzelte mir zu und reichte mir ein Exemplar des Herald, das auf der Seite mit den Lokalnachrichten aufgeschlagen war. Nicht zu übersehen war ein Artikel mit der Überschrift: Greift Bezirksanwalt der Criminal Division in republikanischen Vorwahlen 1948 nach höchstem Amt? Ich las 3 Abschnitte mit Lobeshymnen auf Alice Lowe und seiner Sorge um die Bürger von Los Angeles und warf die Zeitung auf den Schreibtisch, bevor ich mich übergeben musste. Ah, da kommt unser Mann. Hallo Alice, gehst du wirklich in die Politik? Komm, sag mal laut. Die einzige Sache, die wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst. Lowe lachte und verteilte an alle Durchschläge von Verbrechensberichten, denen Fahndungsfotos beigeheftet waren. Lesen Sie selbst und finden Sie heraus, warum. Der Bericht befasste sich mit der kriminellen Karriere des Raymond Douglas Jr. Nash. Männlich, weiß, geboren in Tulsa, Oklahoma im Jahre 1908. Der Staat Kalifornien erhob Anklage in 5 Fällen. Er wurde gesucht wegen dreifachen bewaffneten Raubes vom Oakland County im Norden. Und in 2 Fällen aus dem Jahre 1944 von der Polizei von Los Angeles wegen Verführung Minderjähriger ersten Grades und Anstiftung eines Minderjährigen zum Verbrechen. Nun die guten Nachrichten, Alice. Nash ist in Los Angeles und treibt sein Unwesen, stimmt's? Augenzeugen haben ihn als Täter bei 2 Überfällen am Wochenende auf dem Markt in Limelight Park erkannt, weswegen er auch nicht im zusammenfassenden Bericht erwähnt worden ist. Beim 2. Raub schlug er eine alte Frau mit der Pistole nieder und vor einer Stunde ist sie im Good Samaritan gestorben. Gibt es... Komplizen, Captain Tierney hat heute Morgen mit dem Police Department von San Francisco gesprochen. Die behaupten, Nash wäre der Typ einsamer Wolf. Gibt's einen gemeinsamen Nenner? Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Nash hat offenbar einen Hang zu schwarzen Mädchen, den ganz jungen, so um die 15. Lee buxierte mich auf die Tür zu. Wir entschieden uns für eine lange Rundfahrt durch Limelight Park und brachen auf. Auf den Straßen zeigte sich niemand, der Junior Nash ähnlich sah. Das Herumgucken ist scheiße. Ich werde mich mal an Leute wenden, die mir einen Gefallen schuldig sind. Er hielt vor einer Tankstelle, stieg aus und ging zum Münzfernsprecher. Ich hörte mir Durchsagen über Funk an. Ich hatte ungefähr 10 Minuten damit herumgebracht, als Lee blass und verschwitzt zurückkam. Einer meiner Spitzel erzählt, dass Nash mit einer Schwarzen einer Hütte nach Slauson und Hoover zusammen wohnt. Da unten leben nur Farbige, du meinst? Ich meine, wir sollten verdammt noch mal losziehen. Wir nahmen die Vermont bis zu Slauson, fuhren dann Richtung Osten vorbei an Sektenkirchen und Frisiersalons, wo Neger sich das Kraushaar glätten ließen. Rechts in die Hoover abbiegend verlangsamte Lee den Wagen und suchte mit den Augen Vorgärten und Veranden der zur Vermietung stehenden kleinen Hutschachtel nach. Wir kamen an einer Gruppe von drei Negern und einem Weißen vorbei, die vor den Stufen einer besonders heruntergekommenen Hütte herumlungerten. Ich sah, dass die vier uns als Cops erkannt haben. Junkies, filzen wir die Bande mal. Falls sie nicht sauber sind, kretschen wir vielleicht Nashs Adresse raus. Wir stiegen aus und gingen auf die Gruppe zu. Die vier steckten die Hände in die Taschen und scharrten mit den Füßen den rituellen Tanz aller Strolche dieser Welt. Polizei! Los, an die Wand. Ganz nach dem Leiter. Lee nahm die beiden rechts. Der weiße Bursche murmelte. Zum Teufel, Blanchard. Die Hand des neben ihm stehenden Negers im Suit fuhr blitzschnell in den Hosenbund. Metall blinkte auf, als seine Hand wieder hervorkam. Partner, aufgepasst! Ich zog meinen 38er. Der weiße Mann fuhr herum. Lee schoss ihm zweimal ins Gesicht. Der Suter hatte sein Springmesser draußen, als ich auf ihn anlegte. Ich schoss, er ließ das Stilett fallen, griff sich an den Hals und taumelte gegen die Wand. Im Herumwirbeln sah ich, wie der Neger ganz außen sich an seiner Hose zu schaffen machte und schoss dreimal auf. Wurde zurückgeschleudert. Mich fallen lassend nahm ich nebenbei wahr, wie der letzte Neger und Lee aus kurzer Distanz aufeinander anlegten. Drei Schüsse von Lee streckten ihn zu Boden, bevor es dem Neger gelungen war, den winzigen Derringer in Position zu bringen. Er war sofort tot, der halbe Schädel weggeschossen. Ich stand auf, starrte benommen auf die vier Leichen und das blutbedeckte Trottoir, taumelte zum Rinnstein und erbrach mich, bis mir die Brust schmerzte. Lee drehte den Toten die Taschen nach außen. Warf Springmesser und Marihuana-Zigaretten aufs Pflaster, dorthin, wo sich keine Blutlachen ausbreiteten. Er ging auf mich zu und ich hoffte, dass er irgendeinen blöden Spruch für mich hätte, der mich etwas beruhigte. Doch er hatte nichts. Er heulte wie ein Kind. Wir schrieben unsere Berichte auf der Wache an der 77. Straße und wurden von einem Team der Mordkommission befragt, das alle Vorfälle untersuchte, bei denen Polizisten von der Schusswaffe Gebrauch gemacht hatten. Wir erzählten uns, dass die drei Neger, Willie Walker Brown, Caspar Bridgeford und Cato Early, stadtbekannte Dealer gewesen waren. Und dass der Weiße, Baxter Fitch, in den späten 20er Jahren wegen zweifacher schwerer Körperverletzung verurteilt worden war. Da alle vier Männer bewaffnet gewesen waren und Marihuana besessen hatten, konnten sie uns versichern, dass wir nicht vor den Untersuchungsausschuss mussten. Als wir zum Haus kamen, stand Kay schon vorne auf der Veranda. Ein Blick in ihr gespanntes Gesicht bewies mir, dass sie Bescheid wusste. Sie rannte auf Lee zu und flüsterte. Baby. Oh mein Baby. Ich sah den beiden zu und bemerkte dann die Zeitung auf dem Geländer. Ich hob sie auf. Es war die Sonderausgabe des Mirror, dessen Aufmacher schreiend verkündete, Boxer-Cops im Feuergefecht, vier Ganoven tot. Darunter stand Fotos von Feuer und Eis in geduckter Pose mit Boxhandschuhen und Kopfschutz. Daneben Fotos der toten Männer aus dem Verbrecheralbum. Bis es nie begreift. Also lass mich verdammt nochmal damit in Ruhe. Ich hörte, wie Lee den Starter seines Motorrads durchtrat. Sekunden später schoss er hinaus auf den Weg, bog schlitternd nach rechts, zweifellos unterwegs zu einer wilden Raserei über den Mulholland Drive. Du musst dich um ihn kümmern. Bobby DeWitt kommt in ungefähr einer Woche raus. Und bei seinem Prozess hat er geschworen, Lee und die anderen Männer, die ihn festgenommen haben, umzubringen. Lee hat Angst. Und ich kenne Bobby. Beruhige dich. Feuer und Eis machen das schon. Du kennst Bobby nicht. Du weißt nicht, wozu er mich alles gezwungen hat. Ich strich ihr eine Strähne aus dem Gesicht. Und mich schreckt das nicht. Das heißt, es ist mir ganz und gar nicht egal. Aber ich weiß, was du meinst. Sie schob mich weg. Ich ließ sie ziehen, wohl wissend, dass sie mir einen Haufen Dinge erzählen würde, die ich nicht hören wollte, falls ich sie weiter bedrängte. Die Eingangstür schlug zu und ich setzte mich auf die Treppe. Froh darüber, einen Augenblick allein zu sein und gründlich über alles nachdenken zu können. Vor 4 Monaten war ich noch ein Funkstreifen-Heini ohne Sinn und Ziel gewesen. Jetzt war ich Detective bei der Fahndung. Hatte dazu beigetragen, die Initiative zu einer Millionen-Dollar-Anleihe durchzubringen. Und meine Personalakte zierten 2 tote Schwarze. Dann hörte ich aus dem hinteren Teil des Hauses laut das prasselnde Geräusch niederplatschenden Wassers. Ich ging nach hinten, sah die weit offene Badezimmertür, spürte den Dampf und wusste, dass dies eine Einladung war. Kay stand nackt unter der Dusche. Ihre Miene war starr, ohne jeden Ausdruck. Sogar dann noch, als sich unsere Augen begegneten. Ich nahm den Anblick ihres Körpers in mich auf. Von den Brüsten mit kleinen Leberflecken und den dunklen Brustwarzen bis zu den vollen Hüften und dem flachen Bauch. Und dann drehte sie eine Pirouette für mich. Ich sah alte Messernarben, die kreuz und quer vom Schenkel aufwärts über ihr Hinterteil bis zum Rückgrat gingen. Und er drückte ein Zittern und wandte mich ab, mit dem inständigen Wunsch, sie hätte mir an dem Tag, an dem ich zwei Männer getötet hatte, diesen Anblick erspart. Hast du Lust auf ein bisschen Polizeiarbeit? Na, schieß schon los. Ich habe gerade mit einem Spitzel gesprochen, der mir etwas schuldet. Er sagt, dass Junior Nash sich eine Absteige hält. Eine Garage an der Coliseum und Norton hinter einem grünen Mietshaus. Ich legte auf, zog mich in Rekordzeit an, rannte hinaus zu meinem Wagen und drückte die 14 oder 15 Kilometer bis Lamet Park voll auf die Tube. Hast du sie schon durchsucht? Nein. Ich habe auf dich gewartet. Ich zog meinen 38er und drückte ihn fest an meinen Oberschenkel. Lee blinzelte und tat es mir gleich. Dann gingen wir über den Hinterhof zur Hütte. Die Eingangstüren zum Erdgeschoss und zum ersten Stock wirkten windschief und altersschwach. Die Treppe zum ersten Stock war morsch. Lee versuchte die untere Tür. Sie schwang kreischend auf. Wir drückten uns neben beiden Pfosten an die Wand. Dann wirbelte ich herum und sprang den Revolver in Schussstellung hinein. Der Verschlag stank nach Fugen. Ein Bett, das aus zwei herausgerissenen und zusammengeschobenen Autorücksitzen bestand, nahm fast die ganze Fläche des Fußbodens an. Es war bedeckt mit weiteren Polsterteilen und gebrauchten Präservativen. In den Ecken häuften sich leere Mustafa-Flugmänner und das einzige Fenster war streifig von Schmutz und mit Spinnenweben verhangen. Der Gestank war überwältigend, also ging ich zum Fenster und riss es auf. Als ich einen Blick nach draußen warf, sah ich eine Gruppe uniformierter Cops und Männer in Zivil an der Norton kurz vor der 39. Straße am Straßenrand stehen. Sie starrten auf etwas im Gebüsch des unbebauten Grundstücks. Komm her! Zwei Schwarz-Weiße und ein ungekennzeichneter Wagen waren am Rinnstein geparkt. Millard und Sears, die sollten sich heute ein paar Spitzel vornehmen. Also vielleicht... Wie auf den Fersen rannte ich nach draußen, polterte die Treppe hinunter und bog um die Ecke zur Norton. Als ich den Kombi des Polizeiarztes und einen Fotografenwagen mit quietschenden Bremsen vorfahren sah, sprintete ich die letzten Meter. Harry Sears kippte vor aller Augen einen mächtigen Zug aus seiner Taschenflasche. In seinem Gesicht stand das blanke Entsetzen. Die Fotografen schwärmten jetzt auf dem Trümmergrundstück aus und hielten ihre Kameras auf den Boden gerichtet. Mit den Ellbogen verschaffte ich mir Platz, drängte zwei Streifenpolizisten zur Seite und sah jetzt, worum sich die ganze Aufregung drehte. Es war der nackte, verstümmelte Körper einer jungen Frau, der etwa in Taillenhöhe durchtrennt worden war. Die untere Hälfte lag mit weit gespreizten Beinen im Gebüsch, nur wenige Meter vom Rumpf entfernt. Aus dem linken Schenkel war ein großes, dreieckiges Stück herausgerissen. Und von der oberen Kante verlief ein langer, breiter Schnitt hinunter bis zum Ansatz der Schamhaare. Die Hautlappen neben dem klaffenden Spalt waren zur Seite gezogen. Die inneren Organe fehlten. Die obere Hälfte sah noch scheußlicher aus. Die Brüste waren bedeckt mit Brandmalen von Zigaretten. Die rechte hing lose herab, nur noch von Hautfetzen am Torso gehalten. Die linke war um die Brustwarze herum aufgeschlitzt. Die Schnitte gingen bis tief auf den Knochen. Doch das Allerschlimmste war das Gesicht des Mädchens. Es war ein einziger purpurner Bluterguss, die Nase tief in die Höhlung gequetscht. Der Mund war in einem schrecklichen Lächeln von einem Ohr zum anderen aufgeschlitzt. Als mache er sich irgendwie über die anderen zugefügten Bestialitäten lustig. Ihre Beine waren wie zum Geschlechtsverkehr gespreizt. Und als ich den Winkel sah, in dem sie abgeknickt waren, erkannte ich, dass sie ihr gebrochen worden waren. In ihrem kohlschwarzen Haar klebte kein getrocknetes Blut, als habe der Killer es gewaschen, bevor er sie hier abgeladen hatte. Das grausige Todesgrinsen war der Gipfel der Brutalität. Die Zahnsplitter im aufgequollenen Fleisch des Gaumens zwangen mich, den Blick abzuwenden. Ich wusste, dass ich dieses grausige Lächeln mit ins Grab nehmen würde. Die schwarze Dahlie von James Ellroy. Erster Teil, Feuer und Eis. Die Rollen und ihre Darsteller waren Dwight Bucky Bleichert, Sylvester Groth, Leland C. Lee Blanchard, Dietmar Bär, Kay Lake, Corinna Kirchhoff, Alice Lowe, Christoph Eichhorn, Russ Millard, Herbert Knaub, Harry Sears, Horst Mentroch, Dolph Bleichert, Wolfgang Feige und viele andere. Ton und Technik, Theresia Singer und Matthias Fischenich. Regieassistenz, Peter Gräser. Bearbeitung und Regie, Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln, 1996. Soweit also der schwarzen Dahlie erster Teil. Bis zur Fortsetzung nächste Woche sagt Ulrich Land Adios, Muchachos. Und das Hier und Heute, Kult und Chaos näher rücken.